Wie viele Städte gibt es wohl? Ich hab sie nie gezählt. Und wenn ich weggehe irgendwann, fällt auf, dass einer fehlt. Und ich zieh weg und ich komm an und schau zum Fenster raus. Und ich mach die neue Tür fest zu und bin noch nie zu Haus. Wie viele Straßen gibt es wo und wo führen sie hin? Ich weiß nur, dass ich immerzu auf der falschen Straße bin. Und ich zieh weg und ich komm an und schau zum Fenster raus. Und ich mach die neue Tür fest zu und bin doch nie zu Hause. Was kostet denn ein ganzer Tag? Ein Tag auf dieser Welt. Ich zahl die Rechnung, den Betrag in Form von Kilometergeld. Wie viele Freunde gibt es wo und wo sind sie versteckt? Es ist Zeit, hier wegzugehen, sie sind grad unterwegs. Und ich zieh weg und ich komm an und schau zum Fenster raus. Und ich mach die neue Tür fest zu und bin doch nie zu Hause.